Der irdische Garten Eden von Schalkmar, gelesen von eben jenen. Gewidmet meiner lieben Tante und Dorfpatin Uli zu ihrem 60. Geburtstag. Die Beine schwer, der Rücken schmerzt, der Geist ermüdet gar so schnell. Du alleine strahlst mir hell. Wie ich deine Gestalt hier sichte, in schönem Putz und festlich glanze. Wehe, ich frage, nicht brechen für dich würde manche Lanze. Züchtig, brave Frau, liebe Tante, hör genau. Bitte lausche des Dankes folgend schlichtem Worte, tiefst freundschaftlicher Sorte. Gleich warm leuchtender Laterne, möge weisen es dir unbekannte Ferne. Vor dir liegt der Lebensweg, zu beschreiten oft nicht leicht, gar schwer, teils rankt sich Krankheit, Unheil und das Schicksal dunkel. Fürchten aber sollst dich nicht, so verstehe die folgend Verse als dein eigen schützend Licht. Hier eingefunden haben nun, sich ein feiner Speis und süffig Tranke gütig tun, Menschen, Menschen, die zu Ehren dir heute kamen, lobpreisend deinen edlen Namen. Redlich bemüht im Garten und im Hause zu obsiegen, zu beschreiten, diesem passe dir bestimmt, nicht wirst unterliegen. Das feingelockte Haar, des Engels angelegte Flügel ziehe, schwarz wie Ebenholz, schmeichelt dem lieben Antlitz ihr. Freundlich, immer lächelst du der Welt, heute zu uns du dich gesellst. Deiner lieben Stütze, teurer als Gold, o, wie bist du uns nicht hold. Liebliche Venus des Rudels stark, als tüchtige Mutter mancher Erben, deiner Ahnen würdig, wahrhaft bist, auf all dem Faden vor dir liegen, ewig sei dir Glück beschieden. Stets uns Kindern Nahrung hast gegeben, wir feiern dich, hoch sollst du leben. Die Sonne verblasst in deinem Glanze, wird fahl und kalt bald im Vergleich. Nichts mag messen sich mit deinem Reich, deiner Schönheit, heiß wie Feuer. Seht, wie betörender Bart, der Garten, ihr ist teuer. Müh und Fleiß bezahlt sich Macht, wenn die Rosenpracht dir lacht. Beim Jäten doch auf ihrem Land, kein Mensch vermag zu reichen ihr die Hand. Beschaut der reizenden Blume Rankentriebe, die zarte Blüte heiß begehrt. Lieb verbrämt den feuchten Brunnen. Das Zeugnis ist der Bienen Summen. Manch Nachbar steht finster vor Neid in seinem Tor. Nein, der macht dir nichts mehr vor. Jovial nur belächelt dein schöner Mund, den Dünkel deiner Neider Grund. Gehüllt in Samt, sie wandelt über ihre Lande, so märchenhaft, bezaubernd lind. Bitte verzeiht die Bemerkung hier am Rande, ja, sie ist ein schönes Kind. Manch Gast bereits erblickt ihren Nimbus, leuchtend schön und wohlgeformt. Zu verlieren sich mit verklärtem Blicke in dessen stattlich strahlend Mitte. Klar zu erkennen, hier zu lesen, o du Selige, welch schönes Wesen. Ja, das Licht der Himmelspforten selbst verblasst, für jenen, der Glück hat zu sein, dein Gast. Die hängenden Gärten der Semiramis schwinden, doch ihrer ebenbürtig lässt sich finden, das Domizil der Königin Markersdorf Mitte, zu bestaunen befiehlt die gute Sitte. Hört von hoch droben die Engel singen, den herrlich Psalm zu Ehren ihr bringen und fröhlich dabei die Glocken klingen. Deine Lieben, deine Freunde, alle sind gekommen, dich zu sehen. Mit großen Augen dazustehen, dir wohlwollend die Hand zu reichen, zu suchen fromm, dankend ihre Schuld zu gleichen. Dich zu kennen stimmt mich froh. Nein, das sage ich nicht nur so. Es ist mir Freud wie Segen, dich an meiner Seite zu wissen. Um nichts in der Welt dieses Glücke möchte ich missen. So behalte jenen Wert und Lieb, der aus gar nicht fernem Hause heute diese Zeilen schrieb. Dir zu wünschen in deinem Eigengarten Eden, bleibt gesundet mir, Reichtum und ein langes Leben. Ende von Der irdische Garten Eden, gelesen von Schalkmar.